Kundgabennummer 5011 vom 1.12.1950. Gottes Hilfe zum Aufstieg. Gottes Wort. Ergreifet die Hand, die sich euch liebevoll entgegenstreckt, und lasset euch aus der Tiefe emporziehen zu mir. Auch wenn ihr glaubt, Hilfe nicht nötig zu haben, so nehmet doch meinen Beistand an. Denn euch verlässet die Kraft, durchzuhalten, wenn der Aufstieg schwerer wird. Und dann seid ihr nur auf meine Hilfe angewiesen. Immer schwerer wird euer Erdenweg für jeden Einzelnen. Und ohne Kraftzufuhr von oben ist fast kein Aufstieg mehr möglich. Ich aber will euch diese Kraft zuwenden und strecke euch deshalb liebevoll die Hände entgegen, an denen ihr euch stützen sollt, so es euch an Kraft mangelt. Und so ihr euch in Dunkelheit befindet, bringe ich euch Licht, auf dass ihr den Weg erkennet, den ihr wandeln sollt zu eurem Heil. Ich trete euch mit meinem Wort nahe und gebe mich euch dadurch zu erkennen, dass es euch dargeboten wird in Stunden der Schwäche, in Stunden seelischer Not, dann benötigt ihr meine Hilfe, und ich leiste sie auch offensichtlich. Ich bin euch immer nahe, besonders aber, wenn ihr in Not seid, weil ich anders mich euch nicht zu erkennen geben kann, als durch Hilfe, die meine Gegenwart beweiset, durch mein Wort, dem ihr immer glauben dürfet. Ohne mein Wort befindet ihr euch in Not der Seele. Ihr befindet euch in der Tiefe, aus der ich euch emporheben möchte zu mir. Höret ihr nun mein Wort, so seid ihr mir nicht mehr fern. Ihr lasset es zu, dass ich in eurer Nähe bin. Denn mein Wort bin ich selbst. Also, verlanget ihr nach mir, so ihr nach meinem Wort verlanget. Und da ich mich keinem Menschen versage, so strecke ich ihm also die Hände entgegen, so wie ich ihm entgegentrete im Wort. Wie und in welcher Form ihr es empfanget, ist gleich, so ihr es nur begehret und mich zu euch reden lasset. Dann lasset ihr also meine Gegenwart zu. Ihr erwählet mich zu eurem Führer. Ihr nehmet meine Hand an und somit auch meine Hilfe. Und ihr könnet nun nicht mehr verloren gehen. Denn mit mir und bei mir gibt es keinen Untergang, sondern nur einen Aufstieg, bis ihr endlich ans Ziel gelanget. In großer Not seid ihr Menschen ohne mich. Darum wendet eure Augen nicht ab von mir, so ich euch entgegentrete. Höret auf meinen Ruf, der euch gilt. Lasset euch von mir zur Höhe geleiten, denn allein seid ihr zu schwach und gelanget ewig nicht zum Ziel. Amen.